Den höchsten Repräsentanten der DEVRK Kim Jong-un widmete der Minister für Landwirtschaft, Viehzucht und Nahrungsmittel der Republik Äquatorial Guinea, Victor Grange Meire, der als Leiter der Regierungsdelegation zu einem Besuch in der DEVRK weilt, ein Geschenk. Er übergab am 10. August dem stellvertretenden Vorsitzenden des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der DEVRK Kim Jong-de das Geschenk.